Markus 9, die Verse 2 bis 10. Drei Jünger werden Zeugen der Herrlichkeit Jesu. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr, außer Jesus, er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Das ist schon irgendwie geil. Wieso? Es fühlt sich schon irgendwie ein bisschen geil an, wenn man hier vorne so sitzt oder auch steht. Ach, das hat schon was. Es ist immer sowas, was mich immer magisch anzieht irgendwie. So dieses, alle gucken jetzt auf mich. Du guckst gerade auf mich. Es ist irgendwie, es löst in mir, in meinem Herzen was aus, was, das kann ich fast gar nicht beschreiben. Es ist abgefahren. Und ich habe schon immer gemerkt, dass das irgendwie ganz stark so mein Herz ausfüllt, dass es irgendwie das ist, dass die Anerkennung von anderen Menschen irgendwie mir so wichtig ist. Und ich träume irgendwie davon, das eben zu haben, so dieses anerkannt zu sein. Und irgendwie war das schon immer da. Und was damit alles so verbunden ist, so dieses, dann werde ich irgendwann der TV-Moderator. Irgendwie so die geilsten Partys. Jetzt nicht so irgendwelche Studentenpartys, ne, wo man so dann um 2:30 nachts irgendwie dann in der Ecke liegt, sondern wirklich so diese stilvollen Partys irgendwie. Und dann auch viele Frauen. Und am besten so, dass irgendwie die Männer voll neidisch sind auf mich, auf das, was ich auf der Bühne mache. Und die Frauen irgendwie an meinen Lippen kleben. Und ich irgendwie sogar, ja, mir sogar aussuchen kann, wen, wann, wie, wo. Und ich die halle Freiheit haben kann, auch Nein zu sagen. Dass ich so hoch angekommen bin in meiner Anerkennung, dass ich sogar Nein sagen kann zu den allercoolsten Leuten. Und ich merke, wie das mein Herz so stark ausgefüllt hat, als ich damals TV-Moderator werden wollte irgendwie. Ich war 17 Jahre und ich habe gedacht, das machst du wirklich. Du wirst wirklich TV-Moderator. Du löst irgendwann wirklich Thomas Gottschalk ab. Ja. Nicht dieser Markus Lanz. Was hat er eigentlich da zu suchen gehabt? Ja? Unfassbar. Und ich bin dann so, habe dann sogar in Frankfurt angedockt. Also ist abgefahren, dass ich damals schon so die Connections nach Frankfurt hatte. Und habe dann bei so einem Radio mitgearbeitet. Und denen haben die auch gesagt, hey, ja, du hast voll das Talent und das Potenzial. Und hey, ich nehme dich mit auf einer Sendung. Und dann durfte ich irgendwie richtig krasse Bands interviewen. Hier in der alten Butch Cup noch. Und ich merkte so, oh, geiler Einstieg, ey, ich gehe richtig steil. Vor meinem Abitur gehe ich noch hier richtig ab. Oh, meine Facebook-Liste wird auf über 5000 Freunde steigen. Und dann kann man mich nicht mehr adden. Ha, da muss man mich liken. Und in diesem ganzen Prozess habe ich irgendwie gemerkt, ich bin Tobias. Ich bin irgendwie Tobias. Tobias ist ein junger Typ, eine fiktive Person, arbeitet hier in Frankfurt im Softwareunternehmen, in so einem kreativen Softwareunternehmen. Und dann ist auch noch Tim, der arbeitet auch da. Und der ist noch ein bisschen jünger und der ist auch noch nicht so ganz lang da. Und dann kommt der Chef zum Tim, so ein großes Office, und der Tobias hört natürlich mit. Und dann sagt der Chef zum Tim: Hey, wir brauchen unbedingt eine App, die unsere Logistik hier in der Firma verbessert. Ich will, dass du das machst. Ich will, dass du dich drum kümmerst. Und Tim ist voller: Wow, wie geil ist das denn? Ja, ich darf eine App programmieren, obwohl ich noch gar nicht so lange da bin. Und der Tobias, der steht dann so daneben, hört alles so mit. Und man merkt so, dass irgendwas in ihm brodelt, in Tobias. Irgendwie merkt er so: Was? Tim? Warum kriegt der den Job? Warum darf der diese geile App programmieren? Warum kriegt der diese Wertschätzung? Was soll das? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin doch viel länger im Unternehmen. Ich kann es auch besser. Und der Chef weiß es sogar, dass ich es besser kann. Naja, Tim fühlt sich natürlich wertgeschätzt und geht richtig an die Arbeit. Voller Leidenschaft sagt sie so: Ja geil, jetzt kann ich endlich dem Unternehmen dienen, auch mal für meinen Chef was Gutes tun. Richtig cool. Jetzt kann ich wirklich mal meinem Umfeld was Gutes tun. Hammer. Und die Wochen vergehen. Und Tobias ist auch am Werk. Der sagt sich von Anfang an: Was der kann, kann ich schon lange. Tobias ist Mitte 30, hat ein ganz süßes Kind und eine ganz hübsche Frau und wohnt ja im Zentrum von Frankfurt. Und in den Wochen, als sich Tobias dann so sagt: Ich mache die viel bessere App, merkt er selbst, wie er von einer 9-Stunden-Tag oder von einem 9-Stunden-Tag auf einen 13-Stunden, auf einen 15-Stunden-Tag kommt. Und es entwickelt sich dahin, dass die Frau immer mehr das Gefühl hat, dass er irgendwie distanziert wird. Und das Kind schreit nach dem Vater und schreit die ganze Zeit und will eigentlich die Gegenwart des Vaters haben. Und eigentlich engagiert sich Tobias auch noch in der Flüchtlingshilfe und da lässt er auch alles liegen. Eigentlich ist Tobias ein total guter Mensch. So einer, auf den man aufschaut, ja, der jung und sexy ist und sich engagiert sozial. Aber irgendwie, aufgrund dieses starken Neids in seinem Herzen, opfert er die ganze Zeit alle Beziehungen, um diese verfluchte App zu programmieren, um besser zu sein als dieser Tim, um es den allen zu zeigen. Naja, und dann nach vielen, vielen Wochen harter Arbeit von Tim und von Tobias präsentiert dann Tim seine App seinem Chef. Und der Chef: Ja, er hat es echt gut gemacht. Ja, man hätte da an den Stellen vielleicht noch besser machen können. Ja, ist jetzt nicht die größte Mohrrübe, die du hier geerntet hast, aber ey, das hast du gut gemacht. Ja, und Tim ist glücklich, hat was fürs Unternehmen und für seinen Chef getan. Er hat es zur Ehre des Chefs getan. Und dann kommt der Tobi. Hört sich das auch wieder alles mit an. Ja, weiß, der Chef ist nicht hundertprozentig zufrieden. Naja, und dann kommt Tobi. Einfach so. Der Chef weiß gar nicht, dass er eigentlich auch diese App programmiert hat. Und dann kommt der Tobi und geht zu seinem Chef und sagt dann so: Hey, come on. Ich habe auch diese App gemacht. Es kann übrigens gar nicht sein, dass du damals den Tim gefragt hast, weil, guck mal, ich kann das doch eigentlich, also, hallo. Ja. Und so zeigt jetzt dieser Tobi seinem Chef diese App. Und der Chef guckt sich das dann so an. Eigentlich ziemlich geil, was er da so gemacht hat. Der hat es wirklich drauf, der Tobias. Man merkt, dass er doch wirklich schon länger im Unternehmen ist. Und man merkt, dass er es auch echt besser gemacht hat. Und dann, wie reagiert der Chef? Eigentlich müsste er so reagieren von wegen: Ja, also Tim, deine App ist leider doch nicht gut genug. Wir haben ja Tobis App. Wir streichen dein Projekt. Wie reagiert der Chef? Er sagt zu Tobias: Schön, dass du auch diese App programmiert hast. Aber du hast es nicht für mich gemacht und auch nicht für das Unternehmen, sondern du hast es für dich selbst gemacht. Ich schmeiß das in den Mülleimer. Ich brauche das nicht. Ich merke, wie ich selbst dieser Tobias bin, der irgendwie eine Sehnsucht hat nach Anerkennung, nach, dass das Herz voll ist, voller Leidenschaft, voller Sehnsucht. Und irgendwie erkenne ich mich voll wieder in diesen Tobias irgendwie, weil das ist so ein Aktivbolzen, das ist so einer so, weiß nicht, so ein selbstbewusster, dynamischer Typ, der eigentlich voll gut dasteht in der Gesellschaft, aber irgendwie lässt ihn doch irgendwas ganz tief zurück. Also irgendwie wie Petrus in dieser Story oder jedenfalls Petrus von seinem Charakter. Das war auch so ein Aktivbolzen. Und wenn ich Petrus mal Copy machen würde vor 2000 Jahren und an Paste machen würde auf heute, dann würde ich sagen, der Petrus, der wäre wahrscheinlich so ein ganz junger, ich würde sagen so Mitte 30, würde wahrscheinlich so im Frankfurter Nordend wohnen, hätte so ein 7,5 Tage Bart, sieht ziemlich gut aus, so ein bisschen den Südländer-Style, so eine gewisse sexy Arroganz, aber jetzt nicht so eine richtige, so eine Snob-Arroganz, sondern eher so eine coole Arroganz. Ich glaube, er hätte einen richtig coolen Fischladen auf der Berger Straße und wäre ziemlich erfolgreich. Ich glaube, so würde ich mir Petrus heute vorstellen, wenn er in Frankfurt wohnen würde. Also so einen richtigen so, come on, lass uns, was ist hier zu tun? Ja. Jemand, der immer gut auftritt, der immer stilbewusst ist, jemand, der jung und dynamisch ist und irgendwie als der gute Mensch daherkommt, den wir als guten Menschen irgendwie definieren. Und jetzt ist Folgendes in der Story. Jetzt nimmt Jesus diesen Petrus mit auf diesen Berg. Nimmt da noch ein paar andere mit, ja, Jakobus und Johannes. Und er nimmt tatsächlich diesen Petrus mit. Wobei doch Jesus ganz genau weiß, dass das doch so ein Aktivbolzen ist, ja. Weil so Berge in der Bibel und vor allem so dann die Spitze des Berges, das waren immer so Situationen, wo es eigentlich gar nicht so um Dynamik ging oder wo es was darum ging, dass man Menschen beeinflussen kann. Das war eher so ein Ort voller Zurückgezogenheit. Also irgendwie so ein Ruheort, so ein Ort, wo eigentlich nicht viel in der Tat passierte. Also eigentlich genau nicht ein Ort für Petrus. So ein Ort, wo einfach nichts ist, wo er nicht Menschen prägen kann, wo er nicht den geilsten Fisch auf der Berger Straße servieren kann. Und genau dahin nimmt dieser Jesus diesen Petrus mit. Und die gehen dann Stunden für Stunden, wandern die diesen Berg der Verklärung rauf. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Petrus erstmal überhaupt so, ja, dieses, wann kommen wir denn endlich an auf dem Berg und was soll das eigentlich hier? Was hast du denn eigentlich mit uns vor, Jesus? Also, ich verstehe das nicht. Was wollen wir denn da oben auf dem Berg? Ja. Es ist doch total, also es ist doch eigentlich unproduktiv. Ja. Ich könnte doch in der Zeit viel geilere Sachen machen. Ich könnte die Welt bewegen. Ich bin doch Petrus. Ich bin doch derjenige, der erst spricht und dann nachdenkt. Aber ja, ich kann die Welt bewegen. Und doch nicht auf diesem Berg. Jesus. Naja, dann sind sie oben angekommen. Und wie gesagt, pure Stille. Noch nicht mal ein Japaner da oben, der Fotos macht, wie auf der Zugspitze oder auf dem Römerberg. Alles voller Stille, man hört so den Wind pfeifen und säuseln. Die Wolken sind ganz nah, dass man sie fast hören kann, indem sie vorbeirauschen. Und jetzt fragt sich Petrus natürlich immer noch, was soll das? Und jetzt passiert's. Jetzt wird's richtig ab. Jetzt fängt's irgendwie an, so ein bisschen abzudrehen. Jetzt würden wir irgendwie sagen, was passiert? Was geht denn jetzt hier ab? Da kommt dieser Jesus, und auf einmal wird der so weiß. Also der hatte schon irgendwie weiße Kleider an, aber irgendwie werden die jetzt so strahlend weiß. Jesus fängt an zu leuchten, so dass es kein anderer Färber es weißer machen könnte. Oder er wird weißer als jedes Brautkleid. Und Petrus fragt sich gerade, was geht denn hier ab? Aber das ist total interessant, was gerade hier abgeht. Weil hier passiert eigentlich erstmal nicht viel. Hier werden nicht irgendwie gerade Menschen bewegt. Hier werden nicht gerade große Visionen gesponnen. Hier wird gerade nicht irgendwie ein neuer Schritt gegangen, wie wir neue Projekte angehen können, um den Fischladen auszubauen oder wie auch immer. Sondern Jesus fängt einfach nur an zu strahlen. Und dieser Petrus irgendwie wirft das, irgendwelche Synapsen in seinem Hirn und überall, oder es werden irgendwelche Schalter in ihm umgelegt. Und Petrus fängt irgendwie an zu lallen. Er fängt irgendwie an, neben sich zu sein. Irgendwie dieser scheinbar 35-jährige, selbstbewusste Petrus, der immer so selbstbewusst rüberkommt und immer so, ja, von allen so angesehen wird. Auf einmal fängt er seine Knie fangen so an, so zittrig zu werden, und er wird so unsicher irgendwie gerade. Ganz komisch, was da gerade passiert. Und dann fängt er wirklich an, so zu lallen und meint so, lass uns hier Hütten bauen. Ganz komisch, was irgendwie gerade passiert. Verstehe ich nicht. Aber abgefahren eigentlich. Hier kommt Jesus nicht mit irgendeinem Appell. Hier kommt Jesus nicht mit einer neuen Idee, was man noch besser machen kann, wie man die Welt noch besser verändern kann. Eigentlich das, was Petrus voll motiviert hätte. Sondern Jesus wird einfach nur schön, er wird einfach nur herrlich, er wird einfach nur weiß, voller Reinheit. Und das fasziniert diesen Petrus, einfach nur diese einfache Schönheit Jesu Christi. Das ist abgefahren. Diese Schönheit zieht Petrus so stark an, dass er da oben bleiben will. Also eigentlich genau das Gegenteil trifft ein, was eigentlich Petrus sonst ist. Dass er eigentlich wieder so zurück will, ja. Und sofort wieder ins Leben, ja. Lass uns was tun. Aber stattdessen will er da oben bleiben. Hütten bauen. Ich verstehe das einfach alles nicht. Aber das kann man nicht verstehen. Das ist übernatürlich. Das ist übernatürlich schön. Schönheit zieht an. Das ist bei mir, wenn ich irgendwie geile Mode sehe oder geile Schuhe sehe, dann zieht das mich an. Dann werde ich quasi fast wie eine Marionette dahin bewegt zu diesen Schuhen und gucke mir die Schuhe an im Schaufenster und merke so, ah, okay, der Preis ist doch wieder so, dass ich mich wieder zurückziehe. Aber Schönheit zieht an. Ein schöner Blumenstrauß oder ein geiles Auto oder ein schöner Altbau mit Stuck. Es zieht uns irgendwie magisch an. Wir müssen dahin. Das ist irgendwie was, was uns total fasziniert. Es ist abgefahren. Und in diesem Augenblick, genau in diesem Moment, versteht Petrus das erste Mal, dass Jesus nicht nur jemand ist, der irgendwie Wahrheit ist, sondern der Schönheit ist. Und jetzt die Frage, die ich mir stelle, in dem, was ich auch eben erzählt habe, und die wir uns irgendwie stellen müssen, ist, was ist mir schön? Also, was ist mir so schön, dass ich danach irgendwie greifen muss, sodass es mich irgendwie ausfüllt? Ja, irgendwie definiert schon fast. Was ist so schön? Und damit meine ich eben nicht so einen Blumenstrauß oder die schönsten Schuhe auf der Berger Straße oder sonst wo, sondern was ist dir schön, dass es so schön ist, dass du dich darüber definierst, dass es dich so stark dahin zieht, dass du es unbedingt haben musst, damit du glücklich bist. Was ist dir schön? Und ich will noch eine zweite Story aus meinem Leben erzählen, wo ich merke, was mir schön war, was mich so kaputt gemacht hat. Das war dann schon nach dieser ganzen Journalismus-TV-Moderator-Sache. Dann habe ich irgendwann das ein bisschen abgelegt und gesagt, nee, das kann es nicht sein. Aus dieser Motivation will ich kein Journalist werden. Nicht aus dieser egoistischen Motivation. Und ich hab dann irgendwie so rausgefunden, meine Leidenschaft ist eigentlich Theologie. Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und im zweiten Studienjahr wurde ich dann gefragt, ob ich auf so einer Riesenkonferenz mit über 2000 Leuten, ob ich da zweimal auf die Bühne will. Einmal als Theater-Schauspieler und einmal als jemand, der ein Interview gibt. Und ich so natürlich, ja, geil, aha, geil, Bühne, 2000 Leute, Baby, ich komme. Ja, und habe ich natürlich ja gesagt, ist ja klar, muss ich doch. Ich bin ja Michael, muss ich doch ja sagen. Naja, ich habe echt ja gesagt und kurz bevor es dann auf die Bühne geht, gehe ich dann so hin und her, fange wirklich an zu beten und bete so. Ich gehe wirklich so die ganze Zeit hin und her. Ich bin schon echt aufgeregt. Ne? Es sind noch ein paar mehr Leute, als gerade hier im Raum sind. 2500 Leute. Ich gehe so hin und her, bete so. Bitte Gott, leg mir die richtigen Worte so in den Mund. Bitte. Ich will echt was richtig Geiles jetzt reißen auf der Bühne. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich in diesem Gebet gar nicht so dafür gebetet, dass Gott groß rauskommt oder dass ich gerne den Leuten helfen will in dem, was ich rede, sondern eigentlich habe ich gebetet, Gott, ich will jetzt, dass ich groß rauskomme. Ich will jetzt, dass ich irgendwie die geilste Rhetorik und die geilste Bühnenshow und alle anderen auf der Bühne müssen eigentlich sich in Luft auflösen. Ich bin derjenige, der zählt. Und ich gehe dann auf die Bühne, du kommst dann so und das Licht scheint so auf dich, die ganzen Strahler. Du siehst die Crowd, die vor dir so sitzt, siehst du gar nicht wirklich, weil alles so abgedunkelt ist und so professionell alles verlichtet ist. Und ich setze mich dann dahin als einer der drei Interviewpartner. Und ich bin eigentlich der Jüngste, der auf der Bühne ist. Ich bin das so Küken so. Und da sind so zwei andere, die werden auch interviewt, die sind viel älter als ich. Die sind schon eher gestanden. Also die wissen auch mehr von dem, was sie reden eigentlich, um was es geht. Und dann fängt so der Erste an zu reden und er kriegt voll den Applaus. Und ich so, geil, aber ich will noch einen größeren Applaus. Dann fängt die zweite an zu reden und die kriegt auch einen Applaus. Er ist ungefähr gleich laut, von der Dezibel-Lautstärke. Und dann komme ich und ich versuche so wirklich, ich weiß auch nicht, es ist so in diesem Moment das erste Mal vor so vielen Leuten, ich versuche jeden Buchstabe so auszuformulieren und so zu betonen, dass es einfach nur geil wird. Und als ich dann fertig bin mit meinen Ausführungen, merke ich so, ich höre so, ne, so auf den Applaus und ich merke so, es ist irgendwie gar nicht lauter. Es ist genau gleich wie bei den anderen. Was soll das? Hallo, Gott. Und bei all den anderen Antworten immer war ich nie zufrieden. Und ich gehe irgendwie so total, ja, so, weiß nicht, Depri, aber ich gehe irgendwie so ein bisschen halt von der Bühne und merke so, das hat irgendwie gar nichts gebracht hier. Das hat mich total unausgefüllt. Irgendwie. Das hat mein Herz gar nicht erfüllt. Naja, und jetzt wird es eigentlich erst sehr interessant. Dann an dem Abend sitze ich dann in dieser Crowd. An dem Abend sitze ich dann unter den 2500 Leuten in der Menge. Der Hauptredner von der Konferenz kommt nach oben. Er wird voll gefeiert. Ja, so ein junger, dynamischer Typ. Er zwar ungefähr vielleicht 10 Jahre älter als ich, aber trotzdem jung, dynamisch, sexy irgendwie. Und ja, ist nicht auf den Mund gefallen. Und ich fange an, so zu ihm aufzugucken und merke, wie ich nicht nur Liebe in mir drin habe, sondern ich merke irgendwie, der Mann wird echt gefeiert, was soll das? Und ich fange dann an, ich sitze dann wirklich im Publikum und fange an, mein Handy rauszuholen, mein Smartphone, drücke auf diesen Button hier und streiche mit dem Finger nach rechts, gebe meinen Code ein und such das erste WLAN-Netz. Ich finde sofort abgefahren, dass ich ein WLAN-Netz finde. Ich klinke mich ein ins WLAN-Netz. Ich öffne Facebook und meine Finger, wie Marionetten gesteuert, gehen hierhin in die Suchleiste und ich gebe Buchstaben ein. P, A und so weiter und so fort. Ich gehe auf die Facebook-Seite von diesem Prediger. Und jetzt ist Folgendes angesagt. Ich muss gucken, wie viele Freunde hat er? Wie viele Facebook-Freunde hat er? Hat er mehr als ich? Wer hat die größere Crowd? Wer ist beliebter? Wer hat mehr Einfluss? Wer ist hier eigentlich derjenige, der gerade in der Halle der King ist? Wer ist derjenige, der Deutschland verändern wird? Wer ist derjenige? Und genau in diesem Moment, als ich dann doch nicht sehe, weil er das versteckt hat, was vielleicht gut ist, genau in diesem Moment merke ich eigentlich, was in meinem Herzen abgeht. Ich merke, wie ich irgendwie marionettenhaft gesteuert unfrei bin. Ich merke, wie ich mich mit jemandem vergleiche, den ich gar nicht kenne und den ich nur so oberflächlich kenne und von dem ich vielleicht nur das Gute kenne und gar nicht das Schlechte. Und wenn ich er wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich sehen, ich zu sein, weil ich dann seine Probleme kennenlernen würde. Also ich merke, wie ich mich so oberflächlich einfach nur irgendwie vergleiche. Und ich merke, wie ich mich abhängig mache, nicht nur von diesem Prediger, sondern ich mache mich abhängig sogar von diesen 2500 Leuten, von denen ich nur eine Handvoll wirklich richtig gut kenne. Ich merke, wie ich mich abhängig mache von Menschen, die ich nicht kenne und dabei eigentlich mein Herz verkenne. Ich irgendwie entfremdet werde und ich merke, wie abhängig ich davon bin, irgendwie, dass andere irgendwie gut zu mir stehen. Und ich merke, wie unfrei ich eigentlich bin in diesem Moment. Ich merke, wie das mich fast schon versklavt eigentlich. Das ist, ich weiß, das kann man irgendwie, das ist, in diesem Moment habe ich mich so richtig schlecht gefühlt irgendwie. Habe ich gemerkt so, ey, Michael, wie scheiße bist du eigentlich? Ja, was geht eigentlich gerade in deinem Herz ab? Ja, du machst es eigentlich gar nicht für die Menschen. Du hast gar keine wirkliche Liebe für Gott, für die Menschen. Du willst eigentlich gar nicht die Welt schöner machen, sondern du willst eigentlich dich selbst schöner machen. Und ich merke irgendwie wirklich in dieser Freiheit, die ich eigentlich habe, wie unfrei ich bin. Wie ich merke auch, dass ich nicht die Kontrolle habe, sondern dass etwas mich besitzt. Und ich irgendwie nicht verstehen will, dass ich einfach so wertvoll geliebt bin, wie ich einfach bin. Dass ich einfach so angenommen bin, wie ich bin. Und ich mich eben nicht abhängig machen muss von Dingen, die ich gar nicht kenne. Oder von Dingen, die irgendwann mal vergehen werden. Und wenn ich mich darüber abhängig mache, ich dann auch vergehen werde, weil ich dann gleich mit in die Tonne komme. Weil es geht kaputt und dann macht es mich kaputt. Irgendwie merke ich das. Und das ist das, was, glaube ich, Petrus auch in diesem Moment spürt. Er reflektiert ganz schnell. Er ist so jemand, der ganz viel für Menschen tut, der eine hohe Anerkennung an Leuten hat, der sogar der Leiter ist von allen Jüngern, der später sogar der Leiter der ganzen Kirche sein wird oder wo Jesus zu ihm sagt, ich will, ey, dass du Kirche baust und dass du ein ganz großer Leiter wirst. Und ich merke oder ich lese daraus, dass Petrus in diesem Augenblick das erste Mal versteht, dass Jesus schön ist. Schöner als alle anderen Sehnsüchte und Herzenswünsche, die man im Leben haben kann. Und dann kommt nämlich eben nach dem Wort, was er sagt, lass uns hier Hütten bauen, kommt noch diese eine komische Erscheinung, diese Art Wolke, wo Gott eigentlich so quasi metaphorisch drin ist. Und dann spricht, hey, Jünger, das ist Jesus, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und ich glaube, in diesem Moment versteht Petrus, dass er unabhängig von all dem, was er tut und von dem, wie er in der Gesellschaft raussticht, dass er unabhängig von dem einfach so sich in die Hände dessen fallen lassen kann, der die Liebe in Person ist. Und ich glaube, das ist der Augenblick in Petrus Leben, der ihn total umkrempelt. Weil vorher hat er immer für gearbeitet, immer für irgendwas getan. Er hat immer irgendwas abgeleistet. Er hat vielleicht gute Dinge getan und auch irgendwo ne, dieses, oh. Aber selbst irgendwie wie bei mir, merke ich so, eigentlich schon länger Christ, aber was geht eigentlich in meinem Herzen ab? Und Petrus hat da verstanden, das erste Mal, dass er einfach so geliebt ist. Und das ist meine Frage heute in diesem Raum an mich selbst als erstes und an dich. Und das ist für mich kein Kitsch, kein Hollywood-Kitsch. Es ist für mich die Essenz allen Lebens. Fühlst du dich wirklich geliebt? Oder versuchst du immer noch das Loch immer noch irgendwie auszufüllen, was da so irgendwie drin ist, so mit irgendwelchen Dingen, die naja, nichts bringen. Also jedenfalls war es bei mir so. Wir wollen alle irgendwie die Welt verändern und das Böse bekämpfen. Aber bekämpfe nicht das Böse, bevor du nicht zulässt, dass Gott in dir das Böse bekämpft. Und ich merke, wenn ich so weitergemacht hätte, oder gerade in diesem Augenblick, wo ich diese Buchstaben eingegeben habe, habe ich gemerkt, wie stark ich in einen Irrweg renne. Also wie stark ich eigentlich, ich muss es wirklich sagen, in einen verdammten Irrweg renne. Einen verdammten Irrweg der Selbstgerechtigkeit, der Hässlichkeit. Eigentlich genau das Gegenteil von Schönheit. Und das ist meine Frage heute in diesem Raum. Fühlst du dich wirklich tief geliebt? Eben genau das, was Gott seinem Sohn selbst zuspricht. Mein geliebter Sohn. Und dieser Gott kommt selbst auf die Erde. Das finde ich nirgendwo anders. Er kommt selbst auf die Erde, identifiziert sich mit meinem Dreck hier im Herzen, mit meinen Wünschen und Sehnsüchten, und die auch toll sind, aber die ich irgendwie ausfülle irgendwie mit irgendwelchen Dingen, die mich irgendwie wirklich nicht glücklich machen. Und Gott kommt da rein und beschäftigt sich damit. Und man liest das so. Er beschäftigt sich mit dem Bösen der Welt, mit den Randgruppen, mit dem Dreck der Welt. Bis dahin, dass er sogar dafür stirbt. Und das ist für mich eigentlich die größte Liebe, die ich irgendwie kennengelernt habe. Und ich wünsche mir, dass das einen Unterschied in unserem Leben macht. Und dass das meine Leidenschaft antreibt. Leidenschaft, die nicht wie bei Tobias selbstzentriert ist, die voller Neid ist, weil sie denkt, mir wird was geschuldet, sondern wo mir vergeben wird und wo ich keine Schuld mehr spüre, weil diese Schuld mir vergeben wurde. Wo ich eben nichts mehr opfern muss, keine Zeit oder Beziehung opfern muss, um irgendetwas zu erreichen, sondern mich an dem schmiege, der sich selbst geopfert hat. In dieser Kraft und in dieser Liebe möchte ich mein Leben leben. Das soll meine Leidenschaft sein. Amen. Wir hören noch ein Musikstück. Und in diesem Musikstück bitte ich dich wirklich mal drüber nachzudenken. Was ist das, wenn du dir vorstellst, was ist dir schön? Wonach willst du greifen? Und mal zu reflektieren, wo das dich hinbringen würde.